wollte ich dich, deine Katze, hängen. Hab aber lieber das Vieh abgemurkst, als dir gehörig die Meinung gegeigt. Wär's keine gute Idee gewesen, du sagst, ich hätte eine Meise. Du bist ja eine brave Ameise. Mir geht's leider langsam die Urbanität auf den Sack. Sicher, mir geht nach und nach alles Mögliche auf den Keks. Darum trinke ich mal eine Flasche rum, lauf im Kreis rum, wie ein Polarbär im Tiergarten. Bin nahezu depolarisiert. Ich glaube, mir ist die Sicherung durchgebrannt. Kiezer Kerl,